Der Redakteur Stuff hat noch seinen Kneipenschädel zu verdauen. Bis früh morgens um 4 haben sie bei München Wendehals im roten Kabuff gezecht. Stuff und Henning, der junge forsche Freikorpskämpfer, der Fahnenträger bei der Bauerndemonstration, Pattberg, der Chef der Bauernschaft, mit Bewährung davongekommen. Stuff hat heute nichts zu tun gehabt, keine Prozessarbeit mehr. Er hat lange geschlafen, aber er hat noch etwas in Altholm zu erledigen. Am Abend, unterwegs zu einem kleinen, unansehnlichen Haus am Stadtrand, begegnet er jenem Mann, den er schon von Weitem im fahlen Laternenlicht an der Silhouette erkennt. Guten Abend, Herr Bürgermeister. Herr Stuff. Guten Abend. Auch mal wieder in Altholm? Man muss ja, die Bauern... Wird es denn nun was mit dem Frieden? Sie wissen, was ich meine. Ich denke schon. Vielleicht nächste Woche. Das Geld ist das. Welches Geld? Ich weiß Bescheid. Ich weiß trotzdem noch immer Bescheid, Herr Stuff. 25.000. Macht Ihnen das eigentlich Spaß? Spaß? Gott, nee, Herr Bürgermeister. Aber man muss doch irgendetwas tun. Nur saufen und huren kann man doch nicht. Ich habe mich oft gewundert über Sie. Gewundert? Worüber denn? Dass Ihnen die Bauern so sympathisch sind. Die Bauern? Was weiß ich von Bauern? Im Grunde ist es genau derselbe Brezelladen wie hier. Nur, dass man mir noch mehr in meinen Kram reinredet. Sagen Sie, Herr Stuff, wollen Sie nicht mit mir mitkommen? Kleines Industrienest, an allen Ecken und Enden gibt's zu tun. Heißt es aufmöbeln. Ich bin so alt und verbraucht. Ich kapiere nicht mehr, dass es einen Sinn hat. Alles. Ja, und dann bin ich nun mal gegen euch Rote. Das ist so mein Gefühl. Ich lerne nicht mehr um. Wann fahren Sie? Nächsten Sonnabend. Dann will ich Ihnen Lebewohl sagen. Lassen Sie es sich gut gehen, Herr Bürgermeister. Danke, danke. Und schönen Dank auch noch für damals. Für damals? Die Bombengeschichte. Ach so. Also, auf Wiedersehen. Kaum. Guten Abend. Guten Abend, Herr Stuff. Bleiben Sie draußen, ich will niemand sehen. Ah, mich doch. Au, ach, Scheiße. Ich bin's. Stuff. Warum sitzen Sie denn im Finstern?